Die Weltöffentlichkeit lobpreist Genossin Kim Jong-un. Der Ratsvorsitzende des Internationalen Schutzideologie-Instituts meinte, dass die Welt die großen Charakterzüge vom Staatsführer Kim Jong-un bewundere und dass in der weltpolitischen Arena im Anschluss an die Kim Jong-il-Epoche, die von Kim Jong-un feierlich eingeleitet werde. Der Vorsitzende der Dänemark-DVRK-Freundschaftsgesellschaft bezeichnete Kim Jong-un, der durch die Führung der Sun Gun-Revolution die koreanische Volksarmee zu einer starken revolutionären Armee und die DVRK zu einer unbesiegbaren Militärmacht entwickle, als einen stets siegreichen, eisernen und außergewöhnlichen Heerführer. Der italienische Sender Città Aperta brachte Nachricht darüber, dass das koreanische Volk darauf sehr stolz sei, den verehrten Marschall Kim Jong-un als den höchsten Führer der Partei, des Staates und der Armee an der Spitze zu haben. In der Erklärung der italienischen Organisation für Freundschaft mit der TVRK und ihre Unterstützung und im Internetbeitrag des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ismus Studienkomitees wurde hervorgehoben, dass die Unbesiegbarkeit des sozialistischen Korea vom Staatsführer Kim Jong-un weiter gefestigt werde und das koreanische Volk vom endgültigen Sieg überzeugt sei. Der Generalsekretär des ZK der Sozialistischen Partei des Volkes Mexikos, der Vorsitzende des Kommunistenverbandes Finnlands, der Vorsitzende der Finnisch-Koreanischen Gesellschaft, der Vorsitzende des Beninischen Nationalen Schutzideologie-Studienkomitees, der Leiter der bulgarischen Gruppe zum Studium des Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus und der Prorektor der Staatlichen Universität Jakarta in Indonesien verwiesen darauf, dass Herr Kim Jong-un die Partei der Arbeit Koreas zur großen Kim Il-sungistisch-Kim Jong-ilistischen Partei verstärkt und entwickelt und mit bewährter Führung die größte Blütezeit des starken Landes von Daegu-san eingeleitet habe. Nirgends gäbe es keine Kraft, die den Vormarsch des koreanischen Volkes mit dem großen Staatsführer an seiner Spitze aufhalten könne, betonten sie.